Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir uns einen Hadith angeschaut von Salama, radiallahu anha, in dem sie uns beschrieben hat, wie die Situation damals war, als sie in Abyssinien ausgewandert waren, Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu und andere Sahaba, und was sie dort erlebt haben. Und eines der Sachen war, die sie erlebt haben, ist, dass der Negus, ein Najashi, hat sie gefragt über ihre Religion, warum sie ausgewandert sind. Wir haben diese wunderbare Predigt uns angehört von Ja'far und wie er sozusagen den Islam in seinen groben Zügen und gar nicht mal so grob, sondern sehr schön eigentlich erklärt hat, besser als unser einer es machen würde, wenn er gefragt wird über die Religion. Wenn jemand fragt, was ist der Islam? Und du würdest diese Rede sagen können, die er gesagt hat, Subhanallah, dann würdest du den Islam wirklich sehr schön darstellen. Und das hat ihn, er hat den Najashi dazu gebracht, sogar in Tränen, Tränen zu fließen. Und dann haben wir auch erfahren, dass der Najashi versucht worden ist, zu bestechen. Ja, die haben ihn versucht zu bestechen. Die haben ja zwei Leute aus Mekka geschickt mit Geschenken, damit sie die Muslime wieder mit nach Mekka zurückschicken. Weil die Leute haben verstanden. Die Leute von Mekka haben verstanden. Die Muslime sind ausgewandert und wenn sie dort sind, sie werden ihren Glauben bewahren und sie werden entweder den Islam dort ausbreiten oder sie werden zurückkehren mit noch stärkerem Iman. Das heißt, der Islam würde niemals ausgelöscht werden. Und das ist ja das, was sie vorhat. Und mir ist aufgefallen, dass mir persönlich hat es geholfen, dass ich mir diese verschiedenen Begebenheiten, die wir bis jetzt erwähnt haben, so grob ein paar Begebenheiten, aufgemalt habe auf eine Zeitlinie. Auf eine Zeitlinie. Dass du weißt ungefähr, wann ist was passiert. Weil wenn ich sage, im 7. Jahr ist das, im 6. Jahr ist das, im 5. Jahr ist das, dann manchmal kann man sich das nicht alles merken. Deswegen ist es gut, wenn man mal zu Hause ist oder auch Werbeunterricht, wie man möchte, oder man hört sich Unterricht nochmal an, dann kann man, wenn es um Daten geht, Jahreszahlen geht, sie aufschreiben. Und diese Jahreszahlen, liebe Geschwister, sie helfen sehr viel beim Verständnis der islamischen Geschichte und auch natürlich besonders beim Tafsir. Wenn du eine Ayah liest über die Schlacht von Badr und dann eine andere Ayah liest über vielleicht die Schlacht von Uhud, ja, dass du das in eine richtige zeitliche Reihenfolge bringst. Dass da nicht jemand auf die Idee kommt zu sagen, irgendetwas, was überhaupt gar nicht also stimmen kann von der chronologischen Reihenfolge her. Wie dem auch sei, die Leute von Quraysh haben mitbekommen oder haben gemerkt, wie gefährlich das Ganze ist. Und die Leute sind nach und nach, von Abyssinien sind sie natürlich nach Hause wieder zurückgewandert. Wie wir einmal gesagt haben, die sind ja einmal zurückgegangen und dann wieder losgegangen, weil sich ein Gerücht, das hat man noch gar nicht erzählt, das wird jetzt hier noch klar. Wie dem auch sei, die Leute aus Abyssinien, liebe Geschwister, die meisten von ihnen sind, wenn man sich am Zahlstrahl anschaut, sind erst nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nach der Auswanderung zurückgekehrt. Allerdings vor der Schlacht von Khaybar. Und die Auswanderung war im Jahr 0, logischerweise, das ist ja so definiert. Und die Schlacht von Khaybar war im 7. Jahr. So. Nach der Grabenschlacht. Und nach Uhud. Und die meisten Muslime zwischen 0 und 7 kehrten wieder zurück. Einige wenige, wie Ja'far ibn Abi Talib und, wie wir gleich in der Belieferung sehen werden, Abu Musa, radiallahu ta'ala anhu, sie kehrten erst nach der Schlacht von Khaybar wieder nach Hause zurück. Und Abu Musa, al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, berichtet uns Folgendes, und das möchten wir heute, inshallah, uns näher anschauen. Also, wie wir letztes Mal uns den Hadith von Salam angeschaut haben, schauen wir uns heute den Hadith von Abu Musa, radiallahu anhu, an. Er berichtet, er sagte, als wir erfahren haben, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sozusagen schon Fuß gefasst hat in Medina, weil die sind ja ausgewandert aus Angst. Ja. Und als sie erfahren haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt schon Fuß gefasst hat und die Lage sicherer geworden ist, befanden wir uns gerade in Jemen. befanden wir uns gerade im Jemen, sagt er. Und es wäre mal interessant, ich habe das noch nicht über den Weg gelaufen, sind manche Sahaba nach Jemen ausgewandert oder war er aus irgendeinem anderen Grund dort mit Allah und ihm befreundet? Er sagte, als wir dann das erfahren haben, sind wir losgezogen und wollten wieder zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, er war zusammen mit einigen seiner Geschwister und er war der kleinste von ihnen. Einer von ihnen war ein Mann namens Abu Burda und ein anderer war ein Mann namens Abu Ruhm. Und sie waren ungefähr 53 oder 52 Leute aus seinem Volk. Ach so, wie heißt es? Auf jeden Fall waren 52, 53 Leute aus seinem Volk, radiallahu ta'ala anhu. Und sie sind dann auf ein Schiff gegangen. Und dieses Schiff hat sie dummerweise nicht dorthin gebracht, wo sie wollten, an den Hafen von Jidda damals oder wo auch immer, sondern das Meer hat mit ihnen gespielt. Und sie sind gestrandet, ausgerechnet in Abyssinien. Sie sind gestrandet, ausgerechnet in Abyssinien. Abyssinien, dort, wo der Negus war und wo gerade noch die Sahaba waren, die restlichen Sahaba waren. Unter ihnen, wie ich gesagt habe, Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, noch einmal, ist der Bruder von Ali ibn Abi Talib. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Er sagte, dann hielten wir uns bei ihnen auf. Und wir kehrten dann zusammen zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gerade Khaybar befreit hatte. Darüber können wir mal ein anderes Mal, inshallah, vielleicht detaillierter sprechen, aber das kommt alles noch im Laufe der Sira. Khaybar ist heutzutage ein Teil von Medina, wo viele Juden gehaust haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gegen sie mehr oder weniger gesiegt. Mehr oder weniger, meine ich, militärisch gesiegt und hat sich dann mit ihnen auf bestimmte Sachen geeinigt. Auf jeden Fall also hatten die Muslime dann ab diesem Zeitpunkt die Oberhand in Khaybar. Alhamdulillah. Dann ereignete sich Folgendes. Auch die Sahaba radiallahu ta'ala anhum unter sich haben gewetteifert. Und sie haben gewetteifert, nicht 1 Euro oder 2 Euro, wer mehr gegeben hat, sondern sie haben gewetteifert, wer zuerst Hijra gemacht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Asma, die Tochter von Umays, also nicht Abu Bakr, sondern Tochter von Umays, es gibt also mehr als eine Asma, sie ging zu Hafsa, der Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und besuchte sie, und sie gehörte zu denjenigen, die auch nach Abyssinien ausgewandert waren. Umar radiallahu ta'ala anhu trat bei Hafsa ein. Hafsa ist seine Tochter. Ne? Und Asma radiallahu anhu war auch da. Also haben wir jetzt Umar. Und Umar natürlich war einer der Muhajirin nach Medina. Der Auswanderer nach Medina. Okay? Und Hafsa war anwesend und Asma. Dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, als er Asma gesehen hatte, sagte er, wer ist das? Und dann sagte sie, seine Tochter, sagte zu ihm, das ist die Asma, die Tochter von Umays. Dann sagte Umar, diese Abyssinierin, die auf dem Meer da gefahren sind. Also das heißt die da, tatsächlich so. Das auf Arabisch heißt Al-Habashiyatu Hadi, diese Abyssinierin da. Oder diese da, die auf dem Meer da gefahren ist. Als wollte er geringschätzen, dass sie ausgewandert sind nach Abyssinien. Als wären sie sozusagen geflüchtet. Und die anderen sind in Mekka geblieben. Und die anderen sind mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Dann sagte Asma, jawohl, das bin ich. Dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, wir haben euch, oder wir sind euch zuvor gekommen. Wir waren schneller als wir sind euch zuvor gekommen mit der Hijra. Und deswegen stehen wir dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam näher als ihr. Daraufhin wurde sie zornig, als sie das gehört hatte. Und sagte, nein, bei Allah, ihr wart mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und er gab den Hungernden unter euch zu essen. Und wenn jemand unwissend war, ermahnte er ihn. Und wir befanden uns in einem anderen Haus, in einem anderen Land, weit weg von unserer Heimat entfernt. Und man weiß es in Abessinien. Also sie will damit sagen, ihm ging es viel, viel schlechter. Als weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, manchmal hatten die Leute Hunger gehabt und Allah subhanahu wa ta'ala hat durch ein Wunder den Leuten zu essen gegeben. Und deswegen wollte sie sagen, euch ging es eigentlich an Propheten sallallahu alaihi wa sallam viel besser als uns da in der Fremde. Und wir befanden uns wegen Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt für ihn subhanahu wa ta'ala, in Abessinien. Und ich schwöre bei Allah, ich werde keine Speise zu mir nehmen und ich werde nichts trinken, bis ich das, was du gesagt hast, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam erwähnt habe. Wir wurden gequält und wir hatten Angst. Und ich werde alle dies dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzählen und ihn fragen. Und bei Allah, ich werde nicht lügen und ich werde nicht vom rechten Weg abschweifen. Das heißt, sie wird genau erzählen, was sie erlebt hat. Und sie wird genau erzählen, was Umar gesagt hat. Sie sagt, ich werde dem nichts hinzufügen. Als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also sie wollte also die Meinung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben. Als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam, sagte sie, O Prophet Allahs, Umar hat das und das und das und das und das gesagt. Dann sagte sie zu Asma, und was hast du ihm geantwortet? Sie sagte, und ich habe ihm das und das und das und das geantwortet. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und natürlich sein Urteil gilt. Und sein Urteil muss akzeptiert werden. Und wenn er etwas sagt, gibt es niemanden, der ihm widersprechen darf. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Umar, hat nicht eher Anrecht auf mich als ihr. Dass Umar, durch die Hijra, die er gemacht hat mit mir, steht er mir, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nicht näher als ihr. Und da sagte er das Schönste, was ihnen sehr gefallen hat, Asma und den anderen Leuten, die in Abyssinien gewesen waren. Er sagte, Umar und seine Leute, sie haben die Hijra einmal gemacht. Sie haben eine Hijra gut geschrieben bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr allerdings, die auf dem Schiff gewesen sind, ihr habt zwei Hijras gut geschrieben bekommen. Dann sagte sie, radiallahu ta'ala anha, ich habe Abu Musa gesehen und ich habe gesehen, wie Abu Musa und alle Leute, die mit uns auf dem Schiff waren, wie sie zu mir gekommen sind. Also sie erzählt die Geschichte, nachdem das eigentlich schon längst vorbei ist. Jahre später, sagt sie. Jahre später kamen Abu Musa und alle Leute, die auf dem Schiff gewesen waren, zu mir in Scharen. Nach und nach in Gruppen kamen sie immer wieder und haben mich nach diesem Hadith gefragt. Denn nichts in diesem Leben war ihnen lieber als dieser Hadith. Nichts hat ihnen mehr Freude bereitet, als dies zu hören vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und nichts war für sie wertvoller als diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Abu Burda sagte, dass Asma gesagt hatte, radiallahu ta'ala anha, ich habe gesehen, wie Abu Musa von mir mehrmals verlangt hat, dass sie diesen Hadith immer wieder wiederholen soll. Obwohl er ihn kannte, sie wollte immer wieder nochmal, hat er gesagt, Asma, bitte erzähl nochmal diesen Hadith, wo der Prophet das und das gesagt hat, um sicher zu gehen. Und es sind natürlich zwei Hijra, wallahu a'lam, weil sie sind einmal von Mekka nach Abyssinien und die zweite Auswanderung ist von Abyssinien nach Medina. Das heißt, sie sind auch nach Medina ausgewandert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Das, damit man weiß, den Wert von Menschen, die sozusagen ihre Religion über alles andere setzen und nichts anderes ihre Religion zuvorkommen lassen. Die meisten, wie wir gesagt haben, sind vorher schon zurückgewandert, bevor Khaybar. Na. Während der Zeit, wo die Leute sich in Abyssinien aufgehalten haben ist die eine Frau namens die Habiba gestorben. Radiallahu ta'ala anha. Entschuldigung, ihr Mann ist gestorben, nicht sie ist gestorben. Ihr Mann ist gestorben. Weil sie ist ja, sie hat dann den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geheiratet. Und sie war in Abyssinien und der Prophet hat sie geheiratet, sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er nicht bei ihr war. Wie hat er das gemacht? Mit Wakala. Das heißt, er hat einfach beauftragt jemanden und er hat den Najashi selbst, den Herrscher von Abyssinien, beauftragt, dass er Habiba verheiraten soll mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen wissen, sagen die Gelehrten, wenn man jemand anders beauftragt, etwas zu tun, in diese Richtung, es ist möglich. Braucht die Person nicht selbst direkt anwesend sein. Dann, liebe Geschwister, müssen wir sprechen über ein wichtiges, zentrales Ereignis in der islamischen mekkanischen Periode. Und zwar geht es um die Annahme des Islam von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Umar ibn Khattab nahm den Islam an, liebe Geschwister, während sein Sohn Abdullah, der Sohn von Umar, ungefähr 5 Jahre alt war. Aber Abdullah ibn Umar sagt, ich kann mich erinnern, wie mein Vater den Islam angenommen hat. Also muss er 5 Jahre oder noch älter gewesen sein, weil er hat sich dieses Ereignis gemerkt. Später, als er davon berichtet hat, konnte er sich noch merken, wie sein Vater damals den Islam angenommen hat. Abdullah ibn Umar, sein Vater, Umar, muss ungefähr 6 Jahre vor der Hijra den Islam angenommen haben. Ungefähr. Warum? Weil bei der Schlacht von Uhud, und das natürlich kann man nur gut begreifen, wenn man diese Zahlenstrahl vorhat, wie ich jetzt gerade vor mir habe, inshallah, könnt ihr das nachholen. Abdullah ibn Umar war im Jahr 3 14 Jahre alt. Das war bei der Schlacht von Uhud. Und im Jahr 5, also ein gutes Jahr später, war ungefähr 15 Jahre alt. Ungefähr 15 Jahre alt, bei der Ghazwat al-Khandaq, bei der Grabenschlacht. Und wenn man das zurückrechnet, und dann muss eben Umar radiallahu ta'ala anhu ungefähr minus sechs den Islam angenommen haben, radiallahu ta'ala. Und dann wäre eben Umar, sein Sohn Abdullah, 5 Jahre alt gewesen. 5 Jahre ist realistisch, dass man sich das gemerkt hat, aber vorher nicht. Weil es gibt verschiedene Ansichten mit den Gelehrten, wann er gewesen, aber diese Rechnung macht deutlich, dass er ungefähr im Jahre minus 6 den Islam angenommen haben musste. Und da sieht man also, dass er radiallahu ta'ala anhu erst 7 Jahre nach der Offenbarung, nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam angenommen hat. Im Gegensatz zu anderen Sahaben, manche Sahaba, Abu Bakr sofort, Ali sofort, Khadija sofort, ja, viele Sahaba sofort, manche Wochen länger. Ja. Aber trotzdem, auch wenn er nicht zu den allerersten gehört, trotzdem gilt er bei uns als der zweite Mann der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nach Abu Bakr glauben wir fest, dass Umar radiallahu anhu an zweiter Stelle kommt. Umar radiallahu ta'ala anhu ist bekannt unter den Muslimen als eine kräftige Person. Sie war nicht nur kräftig, sondern tatsächlich auch körperlich eine große Person. Und sie war auch nicht nur körperlich eine große Person, sondern sie war auch innerlich eine große Persönlichkeit. Und genauso wie er kräftig für den Islam gekämpft hat und viele Länder, die heutzutage den Muslimen gehören, befreit hat, ebenso hart war er gegen die Muslime, bevor er den Islam angenommen hatte. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, ab dem Zeitpunkt, an dem Umar den Islam angenommen hat, wurden wir angesehene Leute. Dieser Hadith ist bei Bukhari überliefert. Und Abdullah ibn Mas'ud sagte ebenfalls, dass bevor Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu den Islam angenommen hatte, konnten wir nicht beim Haus beten, bei der Kaaba beten. Bis Umar den Islam angenommen hat. Als Umar den Islam angenommen hatte, hat er sich sozusagen ihnen gewidmet und sie haben uns dann in Ruhe gelassen und wir konnten dann beten. Diese Überlieferung sind Tabaqat ibn Sa'd. Dann sagte er weiterhin, radiallahu ta'ala an, Abdullah ibn Mas'ud, inna islamahu kana nasran. Das heißt, seine Annahme des Islam war eine Unterstützung für die Muslime. Oder war ein Sieg für die Muslime. Das überliefert in Al-Mu'jam al-Kabir, in Tabarani. Und Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, er sagte Folgendes. Und zwar, ihr wisst, Umar, radiallahu anhu, wurde ermordet. Jemand, ein Mushrik namens Abu Lu'lu'a, hat ihn während dem Morgengebet mit dem Dolch erstochen. Doch Umar ist nicht direkt gestorben, sondern erst eine Zeit später. Und während dieser Zeit haben die Leute ihn natürlich besucht, ihm Krankenbesuche gestattet. Und einer von ihnen war Abdullah ibn Abbas, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zu ihm, als er da lag und im Sterben lag, فَلَمَّا أَسْلَمْتَ كَانَ إِسْلَامُكَ عِزًّا وَأَظْهَرَ اللَّهُ بِكَ الْإِسْلَامِ وَرَسُولَ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ. Als du den Islam angenommen hast, war der Islam, war deine Annahme des Islam eine Stärke für den Islam. Und Allah hat durch dich den Islam, den Gesandten Allahs und seine Freunde erhöht und zum Vorschein gebracht. Auch diese Überlieferung ist in Al-Mu'jam Al-Kabir. Und Umar radiallahu ta'ala anhu, im Gegensatz zu vielen anderen, oder im Gegensatz zu den meisten, er hat die Annahme seines Islam nicht geheim gehalten, sondern er hat das offenkundig bekannt gegeben. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Umar, das heißt der Sohn von Umar, Abdullah, guck mal, das ist übrigens auch interessant zu wissen. Abdullah ibn Umar war der Sohn von Umar al-Khattab, logischerweise. Und Abdullah gehört zu denjenigen Sahaba sieben, die die meisten Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und man darf nicht vergessen, dass sein Vater war Umar. Sein Vater war jemand, der viel Zeit mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht hat. Das heißt, vieles, was Ibn Umar erzählt, logischerweise hat er gelernt von seinem eigenen Vater. Deswegen, wir können immer nur schätzen, wie viele Leute welche Hadithe überliefert haben. Aber Ibn Umar sagt uns nicht jedes Mal, mein Vater hat mir erzählt. Sondern manchmal sagt er direkt. Weil es ist nicht wichtig für uns. Es ist nicht sehr entscheidend, ob das jetzt sein Vater erzählt hat oder anderer Sahabi, spielt keine Rolle. Weil die Sahabi sind alle vertrauenswürdig. Ja. Abdullah ibn Umar sagte, als Umar, also mein Vater, den Islam angenommen hat, sagte er, wer von den Leuten von Quraysh ist das größte Plappermaul? Das heißt also, wer kann Geheimnis überhaupt nicht für sich behalten? Weil er wollte, dass also die Nachricht sich am schnellsten verbreitet, dass er den Islam angenommen hat. Dann sagten sie zu ihm, die Person Jamil ibn Ma'mar. Jamil ibn Ma'mar ist diejenige Person, die, wenn du der was erzählst, in kürzester Zeit wird es die ganze Stadt erfahren. Der kann das nicht für sich selbst behalten. Ha? Er ging dann zu ihm am nächsten Morgen und Abdullah erzählt, ich bin meinem Vater hinterhergegangen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Abdullah hat das mitbekommen, damals wie er den Islam angenommen hat, sein Vater. Ich bin meinem Vater hinterhergelaufen, um zu schauen, was er gemacht hat oder was er machen will. Und ich war ein Junge und war ein junger Mann und ich habe schon verstanden, alles, was ich gesehen habe, habe ich verstanden. Also muss er 5 Jahre, 6 Jahre, muss er gewesen sein. Ab 7, die Kinder verstehen auf jeden Fall. Manche früher, manche überhaupt nicht. Er sagte, dann ging mein Vater zu diesem Mann namens Jamil ibn Ma'mar und hat zu ihm gesagt, weißt du was, Jamil? Wusstest du schon, dass ich den Islam angenommen habe? Und wusstest du, dass ich die Religion von Muhammad s.a.w. angenommen habe? Dann sagte Abdullah ibn Umar, ich schwöre bei Allah. Ich schwöre bei Allah. Er hat nicht einmal ihn noch einmal gefragt, ob das stimmt. Bist du sicher? Oder irgendwas. Gar nichts hat er gemacht. Er ist sofort aufgestanden und ist so und wortwörtlich heißt es aufgestanden und hat sein Gewand hinter sich hergeschliffen. Also hat nicht mal Zeit gehabt, sich anzuziehen. So ist aufgestanden, hinterhergeschliffen. Und Umar ist ihm hinterher. Und ich bin auch hinterhergelaufen. Und dann hat er sich hingestellt bei der Tür der Moschee in Mekka. Bei der Tür der Moschee, bei dem Masjid al-Haram. Und hat mit lautester Stimme geschrien und ausgerufen und gesagt, hört zu, Leute von Quraysh. Und sie alle befanden sich gerade da irgendwo in der Nähe, neben der Kaaba. Hört zu, der Sohn von Al-Khattab hat seine Religion verlassen. Und hat ein Wort verwendet, Saba'a. Saba'a normalerweise bedeutet, hat die Religion der Sabea angenommen. Aber hier ist gemeint, die Geschwister, die wollten jede Person, die den Islam angenommen hat, sozusagen, der ist abtrünnig geworden. Das ist sozusagen die Bedeutung. Saba'a, er hat die Religion eurer Vorväter verlassen. Okay? Also hat laut ausgerufen, sofort, Umar ibn Khattab hat eure Religion verlassen. Also Umar ist abtrünnig geworden, okay? Dann sagte Umar, und er war daneben, er sagte, er lügt. Er lügt. Ich habe den Islam angenommen. Okay? Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und dann sind sie auf ihn losgegangen. Auch wenn er ein von Quraysh ist, von der Qabila von Banu Adi, trotzdem, sie sind auf ihn losgegangen und wollten ihn zusammenschlagen. Umar ist zwar stark, aber er kann nichts machen gegen 20, 30 Leute. Okay? Kann er auch nichts machen. Als sie angefangen haben und wollten ihn bekämpfen und er auch angefangen hat, sich zu verteidigen, hat sich dann, da kam eine Person und war bei ihm und hat das gesehen und hat zu ihm gesagt, macht was ihr wollt mit diesem Mann, aber ich schwöre euch bei Allah, und zwar kam dann ein älterer Mann von den Quraysh und er hatte ein Gewand an und ein Kleid an und er sagte dann zu ihnen, was macht ihr eigentlich? Was macht ihr da eigentlich? Und die sagen zu ihm, Umar hat seine Religion verlassen. Dann sagt der Mann, ja und dann, was soll's? Er hat sich eine andere Religion auserwählt, als ihr gehabt. Er hat seine Religion gewechselt. Wo ist das Problem? So heißt es plötzlich. Was soll das? Rajulun ikhtara nafsihi amran, famadha turidun? Jemand hat sich entschieden für einen anderen Weg. Was wollt ihr eigentlich von ihm? Das ist doch seine Freiheit. Was habt ihr da für ein Problem? Und dann sagte er, sein entscheidender Satz, denkt ihr etwa, die Kinder von Adi, gemeint ist die Banu Adi, ein Stamm, ja? Das ist ein Unterstamm der Quraysh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist von einem Unterstamm und er ist von einem anderen. Aber beide sind von Quraysh. Denkt ihr etwa, dass die Banu Adi, die werden euch einfach in Ruhe lassen, nachdem ihr das mit ihm gemacht habt? Lasst ihn in Ruhe. Und auf jeden Fall haben sie ihn dann in Ruhe gelassen. Und nachdem Umar radiallahu ta'ala anhu nach Medina ausgewandert ist, sagte sein Sohn zu ihm, sag mal Papa, wer war eigentlich dieser Mann damals, der die Leute davor gewarnt hat? Der die Leute gesagt hat, lass den Mann in Ruhe. An dem Tag, an dem du den Islam angenommen hast und sie mit dir kämpfen. Dann sagte er, das war Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ist einer der Kuffar gewesen, der auch über den Prophet einen schlimmen Satz gesagt hat, und habe auch schon erstens bereits erwähnt. Wie dem auch sei, gibt es auch bis an den heutigen Tag unter den Kuffar vernünftige Leute. Er hat sich entschieden, Muslim zu werden. Lass ihn doch in Ruhe, was ist das Problem? hat sich diesen Weg ausgewählt. Eine letzte Angelegenheit, da sind wir für heute, inshallah. Fertig. Und zwar gibt es eine Geschichte, die erzählt wird. Und zwar geht es um die, auch über die Annahme des Islam. Wie Umar radiallahu ta'ala den Islam angenommen hat. Und dass er bei seiner Schwester Fatima gewesen war. Und dass er seine Schwester, vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass er hat dort angeklopft und die hatten gerade ein Schriftstück im Koran in der Hand und man sagt Surah Taha und er wollte das dann lesen. Als er gemerkt hatte, dass sie den Koran lesen, hat er seine Schwester sogar geschlagen oder den anderen oder ihren Mann und er wollte dann dieses Schriftstück haben und hat sie ihm gesagt, darfst du nicht, erst musst du dich waschen und so weiter und so fort. Diese Geschichte, von der Authentizität ist sie nicht also authentisch, ja, nicht authentisch. Auch wenn sie bekannt ist. Aber natürlich nicht alles, was nicht authentisch ist, heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Also wenn wir sagen, die Geschichte so und so ist vom Hadith-Standpunkt her nicht authentisch, dann heißt es nicht, dass die Geschichte nicht stattgefunden hat. Nur wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass sie stattgefunden hat. Aber es gibt eben verschiedene Versionen davon. Und Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte in Mizan al-I'tidal, hiya munkara jiddan. Also außergewöhnlich schwach, die Überlieferung, weil sie sich auch teilweise widerspricht und die Überlieferungsketten eben nicht authentisch sind. Ja? Und beim nächsten Mal, inshallah, werden wir weiter erzählen, wie die Qurayshiten Druck ausgeübt haben auf die Sahaba, auch nachdem Umar den Islam angenommen hat, aber das Unheil war trotzdem mehr und wenn das Unheil größer ist, muss man weise umgehen damit, sodass das Unheil einen nicht auffrisst und man nachher dann mehr verloren hat, als man eigentlich gewinnen wollte. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.